Ich habe nach unserer Rückkehr aus Australien dann wieder eine Arbeitsgenehmigung als Journalist bekommen und zunächst für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. England war ja im Kriege und viele waren eingezogen. Und ich hatte manchmal das ungute Gefühl, ein Nutznießer an der Heimatfront zu sein. Aber ich wollte einfach nach dieser entsetzlichen öden Australienzeit endlich wieder arbeiten. Und vor allem auch mein Journalistenenglisch vervollkommnen. Einmal war ich mehrere Wochen in Plymouth und habe dort auch die deutschen Fliegerangriffe miterlebt. Das waren Angriffe auf eine Stadt und ihre Zivilbevölkerung. Reine Terrorangriffe. Ich weiß gut genug, wie sich das hochgeschaukelt hat gegenseitig. Bis zur Zerstörung von Dresden, die für mich mit einer angemessenen Kriegsführung nichts zu tun hatte. Aber angefangen haben das Hitler und Göring. Und dann mit den V1 und V2-Raketen Werner von Brauns auf London konsequent durchgehalten bis zum bitteren Ende.